Kommen wir zurück zu Theresia von Avila. Wie ist denn Ihr Orden, wie ist denn Ihre Klostergemeinschaft mit dieser Frau, die ja wie ein Vulkan durch die Klöster gezogen ist, zurechtgekommen? Hat man sie gewähren lassen oder hat man ihr, ähnlich wie Johannes vom Kreuz, alles Mögliche in den Weg geworfen, um sie möglichst daran zu hindern, dieses schöne, überkommene Ordensgefüge zu zerstören? Also, neudeutsch gesagt, sie war eine Frau, die polarisierte, ja, und sie hat den ganzen Orden polarisiert. Alle, die das Alte weiterführen wollten, haben sich dann immer stärker gegen sie gestellt. Es kamen die schwersten Verleumdungen eben auch vor der Inquisition. Sie wurde aus Klöstern rausgeschmissen und es blieb nichts anderes. Also sie hat so polarisiert. Es blieb nichts anderes, als die beiden Zweige des Ordens voneinander organisatorisch zu lösen. Auch dann ging der Streit endlos weiter. Vor allem eben mit diesen Verleumdungen über ihr Sexualleben, die sie übrigens amüsiert haben. Sagte, ja, ich weiß, ich bin ein Weib und überdies ein schlechtes. Das ist alles, was sie dazu zu sagen hatte, dass man ihr da die grässlichsten Dinge, die sie gar nicht begangen hatte, unterschob. Aber das war eigentlich damals üblich. Ich sagte Ihnen, die katholische Kirche war damals lebendiger als heute. Und wo Leben ist, da ist eben ein fürchterlicher Streit. Und der Vatikan, wie ist der damit umgegangen, die Ordensleitung in Rom? Aha. Wenn wir schon die Vergleiche zu heute machen. Jetzt sind wir beim Vatikan. Ich finde das Schönste an den Schriften der heiligen Theresia. Der Papst kommt so gut wie überhaupt nicht darin vor. Also die Papolatrie, die wir heute haben, dass jeder Katholik ständig glaubt, an den Papst denken zu müssen, an den Papst glauben zu müssen, das ist etwas Krankhaftes, das ist eine späte Fehlentwicklung. Bei Theresia von Avila ist der katholische Glaube eine bestimmte Art zu glauben und zu leben. Der Papst hat seine Rolle im Ordnungsgefüge der Kirche, aber sie schwärmt doch nicht von dem. Sie besorgt sich in Rom bestimmte Papiere mit größter diplomatischer Schleue. Aber dass sie in irgendeiner Weise am Papst gehangen hätte, dass sie Santo Subito gerufen hätte, wenn ein Papst starb, ach, keine Rede davon. Der päpstliche Nuntius in Madrid, Felipe Sega, war sehr gegen sie eingestellt und gesagt, es ist ein herumzigeunerndes, unzüchtiges, unordentliches Weib. Aber zum Beispiel der Erzbischof von Sevilla, Cristobal de Rocha, der sah sie auf der Straße, stieg aus seiner Kutsche aus, kniete vor ihr nieder und bat sie, ihn zu segnen. Der Erzbischof von Sevilla vor allem Volk mitten auf der Straße. Das war Polarisierung in einer lebendigen und somit auch sehr streitsüchtigen Kirche. Wusste man aber in Spanien, dass mit dieser Frau etwas Besonderes war, wenn ich einmal dran denke, einfach den Sprung zu machen, dass sie ja sehr schnell nach ihrem Tode kanonisiert wurde und dann auch als Patronin Spaniens auf den Schild gehoben wurde. Man macht doch eigentlich in unseren überschaubaren Zeiten doch eigentlich nur gefällige, stromlinienförmige Menschen zu solchen Vorbildern, weil man ja auch damit einen erzieherischen Wert verbindet. Und solch eine kontestable Person. Also denken Sie daran, dass zum Beispiel der heilige Filippo Neri und der heilige Ignatius, zwei völlig gegensätzliche Figuren, die sich auch nicht mochten, vom Papst gleichzeitig heilig gesprochen worden sind. Man hat sich damals nicht gescheut, außerordentlich kantige Figuren auf die Altäre zu heben. Man hat auch nicht so viel heilig gesprochen wie heute. Ich habe mit Entsetzen zugeschaut, wie Johannes Paul II. 482 Personen heilig gesprochen mehr hat und 1100 selig gesprochen. So etwas ist überhaupt nie geschehen in klassischen katholischen Zeiten. Ein Papst sprach 2 oder 3 Personen heilig. Ja. Als Leo XIII. 15 heilig sprach, sprach man bereits von einer Inflation. Und jetzt haben wir 482 Heilige allein. Und ich habe mir eine Weile noch Mühe gegeben, einen Überblick zu behalten und ein bisschen die Fotos angeschaut. Also das sind Figuren. Das ist nicht die heilige Theresia, da sehen Sie also so Ordensfrauen. Also die sehen so aus wie die heilige Theresia kurz vor ihrem jugendlichen Zusammenbruch. Ja. Und Heilige, das sind dann so mediterrane Prälaten mit Doppelkinn. Also, wenn Sie sich überlegen, dass ein Heiliger eine Person ist, von dem die Faszination Gottes ausstrahlen soll, also von einem mediterranen Prälaten mit Doppelkinn strahlt diese Faszination nicht aus. Wir haben nun diese grausige Inflation von Heiligen unter Johannes Paul II. Gehabt und ich hoffe sehr, dass die neuesten Enthüllungen über die Glaubenszweifel von Theresia von Kalkutta, die ich ihr nicht übel nehme, ich habe sie auch, ja, ich nehme sie ihr nicht übel, aber dass das nun doch, also die Welle der Heiligsprechungen, ein bisschen zum Absturz bringt. Kommen wir zum Punkt, wie beurteilen Sie, dass dann in den frühen, späten 60er Jahren des 20. Jahrhunderts Theresia von Avila in den Rang der Kirchenlehrerin erhoben wurde? Ist ja kein gängiger Fall, Männer kommen da schon mal eher zu dieser Ehre, aber bei Frauen ist es weniger. Warum gerade sie und in welchem Kontext steht sie da? Paul VI. Hat das gemacht und Paul VI. Ist ins deutsche Bewusstsein eingegangen als ein fürchterlich reaktionärer Papst, weil er den Deutschen die Pille verboten hat. Er war das aber nicht. Er war einer der offensten und freiheitlichsten auch. Päpste, die wir gehabt haben, stammte aus einer Journalistenfamilie und hatte selber die größte Verehrung für die heilige Theresia, fand auch, dass die Rolle der Frau in der katholischen Kirche geändert werden müsste, allerdings nicht durch die Einführung der Pille. Das fand er nicht und vielleicht hat er sogar damit recht gehabt. Jedenfalls war er ein sehr freiheitlicher, offener Papst und hielt es also für höchste Zeit, eine ganz große Frauengestalt als Vorbild in der katholischen Kirche hinzustellen. Und dann müssen Sie auch denken so an das Klima der 60er Jahre. Auch in der katholischen Kirche, genauso 60er, 70er Jahre wie in der deutschen Politik. Da ging ein Zug von Freiheit. Also ich finde, Paul VI. Ist nicht so weit von Willy Brandt entfernt gewesen. Und in dieser Stimmung besann man sich auf große Figuren der Vergangenheit, die eine freiheitliche, offene Katholizität verkörpern könnten. Ich suchte damals das Gespräch mit einer Kölner Karmelitin. Ich will jetzt den Namen, nein, ich nenne ihn doch, Schwester Theresia Amatre D. Ich wollte mit ihr über das Beten reden und es dauerte ziemlich lange, bis das Gespräch zustande kam im Sprechzimmer des Kölner Klosters. Sie kommt von der einen Seite, ich komme von der anderen Seite, da ist dieses Gitter aus Holz, wo man kaum den Schatten der anderen Person sieht. Da sehe ich, wie sie mit den Fingern in dieses Gitter greift, es rausreißt und sagt, so, jetzt können wir wie normale Leute miteinander reden. Und ich hatte das Gefühl, das hätte die heilige Theresia jetzt auch getan.